Fahrt ohne Führer. Der bedrückende Eindruck im Frühling 2012 ist, das Projekt Europäische Währungsunion entwickelt sich nach einer Eigengesetzlichkeit, die auch die Staatenlenker und ihre Berater kaum durchschauen. Sie bestimmen nicht den Kurs, sondern reagieren bestenfalls, und Angela Merkel, deren Stimme sich genauso wie die der freundlichen Frau im Navigator meines Autos anhört, scheint auch exakt diese Funktion wahrzunehmen. Wenn ich offenbar falsch gefahren bin, höre ich für einige Zeit, wenn möglich, bitte wenden. Und dann, wenn die Abweichung sich vergrößert hat, höre ich, bitte links abbiegen. Hat der Wagen das kartografierte Gelände verlassen, meldet die freundliche Stimme, das Ziel liegt in der angegebenen Richtung. Bei meinem Auto weiß ich, dass die freundliche Stimme keinen Einfluss auf den Kurs des Wagens hat, sondern nur den Sachstand vermeldet. Ich befürchte, bei der Entwicklung der Währungsunion könnte es ähnlich sein. In einem bemerkenswerten Gespräch mit Günther Jauch sagte Angela Merkel auch recht klar, dass sie bei den Entscheidungen zum Euro quasi auf Sicht fährt. So wie die Situation des Tages es nahelegt. Eine strategische Kursbestimmung ist da allenfalls auf der allerhöchsten und abstrakten Wertebene erkennbar. Tatsächlich überlagern sich viele Fragen, die schon je für sich kaum eindeutig zu beantworten sind, beziehungsweise je nach Präferenz und Werturteil ganz unterschiedliche Antworten zulassen. Wie soll das staatliche Gefäß des gemeinsamen Europas letztlich beschaffen sein? Ein Europa der Vaterländer mit einem gemeinsamen Markt und intern offenen Grenzen? Oder ein europäischer Zentralstaat mit strikter Fiskalkontrolle über seine Glieder? Welche Vorteile hat ein vereinigtes Europa in einer immer volkreicher werdenden Welt? Gibt es vielleicht auch Nachteile? Hat die Europäische Währungsunion eingebaute Web- und Denkfehler? Und wo liegen diese? Oder handelt es sich um eine gute Konstruktion, die lediglich unsachgemäß bedient wurde? Ist die Globalisierung und Integration der weltweiten Güter- und Finanzmärkte zu weit gegangen, sodass die weltweiten Entscheidungszusammenhänge zu komplex werden und damit die Ganglinie der Weltwirtschaft zu unbeherrschbar? Oder fehlt es lediglich an der richtigen Regulierung der internationalen Finanzmärkte? Und wie könnte diese aussehen? Welche grundsätzlichen Fehler haben zur großen Finanzkrise 2007-2009 geführt? Und was hat man daraus gelernt, beziehungsweise was kann man daraus lernen? Weshalb gelten manche Staaten der Eurozone als insolvenzgefährdet, Länder wie Großbritannien oder die Türkei, die im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft viel mehr Schulden machen, dagegen nicht? Woher nimmt man den Optimismus, man könne auf europäischer Ebene durch Zuckerbrot und Peitsche das Finanzgebaren von Griechenland oder Italien in den Griff bekommen, wenn derartige Disziplinierungsversuche schon innerhalb von Nationalstaaten scheitern, wie das Beispiel der süditalienischen Regionen in Italien oder einiger Bundesländer in Deutschland zeigt? Machen Staatshaushalte generell zu viele Schulden und kann eine gesetzliche Schuldenbremse helfen? Würde eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzregierung die Europäische Währungsunion stabiler machen? Und was bedeutet das eigentlich? Welches Ordnungsbild haben wir von den Nationalstaaten und Europa? Sollen sie primär den Rahmen für eine soziale Marktwirtschaft setzen und ein offener Wettbewerb regelt den Rest? Oder haben wir mehr einen Versorgungsstaat im Blick? Was lehren uns die Beispiele traditionsreicher und stabiler Bundesstaaten wie die USA und die Schweiz? Dieser Fragenkatalog ist nicht vollständig. Er überlagert sich teilweise. Weil es teils um Werturteile und teils um nur schwer belegbare Einschätzungen bestehender Wirkungszusammenhänge geht, wird man ganz unterschiedliche Antworten nicht einfach mit dem Prädikat richtig oder falsch belegen können. Auch die Antworten, die ich gebe, sind von Einschätzungen und Werturteilen geprägt. Als ich 1996 mein schon erwähntes Buch über den Euro veröffentlichte, hatte ich die Arbeit daran als Skeptiker begonnen und als Befürworter beendet. Ich war beeindruckt von den kolossalen fiskalischen Anstrengungen, die Italiener, Franzosen und andere begonnen hatten. Und ich setzte darauf, dass der Haftungsausschluss für Staatsschulden anderer Mitgliedstaaten genügend Disziplin freisetzen würde, weil ja die Sünder durch höhere Zinsen bestraft werden. Dieser liberale Eurotraum ist leider im Augenblick ausgeträumt. Ich habe mir gleichwohl Zeit genommen, um mein eigenes Urteil zu überprüfen. Als Bundesbankvorstand war ich zwar engagiert gegen die Hilfe für Griechenland, den ersten Rettungsschirm und den Ankauf von Anleihen durch die EZB, denn das war das gerade Gegenteil meines liberalen Eurotraums. Ich habe das aber intern gelassen. Später fand ich, dass ich der Aufregung über mein Buch »Deutschland schafft sich ab« nicht quasi durch ein paar spontane, steile Thesen zum Euro weitere sachfremde Nahrung geben sollte. Mit Sympathie habe ich die kritischen Stellungnahmen vieler namhaften Ökonomen wie Ottmar Issing, Hans-Werner Sinn und Stefan Homburg, die Verfassungsklage von Peter Gauweiler und die engagierte Kritik von Hans-Olaf Henkel verfolgt. Nicht jede Position dieser Kritiker machte ich mir zu eigen, aber die Substanz vieler Bedenken teilte ich.